Zeit FM. Es ist 13 Uhr. Die Sendung heißt Regler rauf, Regler runter. Mein Name ist Christoph Reimann. Hallo. Future Heads waren das hier. Die Future Heads mit ihrer Version von Hounds of Love. Klingt hier fast noch ein bisschen britischer als bei Kate Bush selbst, finde ich. Was man aber auch erstmal hinkriegen muss. Die Musik heute in Regler rauf, Regler runter. Es gibt keinen richtigen roten Faden. Ich hoffe trotzdem, dass es zusammenpasst. Viele alte Songs sind in der Playlist gelandet. Das ist mir aufgefallen. Aber es gibt auch Neues. Zum Beispiel hier von Tops, dieser Band aus Montreal. Hier der Song Call You Back. Work. eine Band aus Montreal. 4 Leute, die 2011 aufgeschlagen sind. Ihre ersten Platten haben sie beim Label Abutus rausgebracht, das damals ziemlich around war, ziemlich für Gesprächsstoff gesorgt hat, weil eben solche Bands wie Topstar waren, aber auch solche Acts wie Grimes zum Beispiel, die dann später wirklich ganz, ganz groß rauskamen. Aber bleiben wir mal bei Tops. Das sind 4 Leute. Und was auch unbedingt zu dieser Band gehört, ist so dieser liebliche, fast schon unschuldige Sound. Ich finde aber trotzdem, kitschig oder kindlich wird es bei Tops nicht. Dafür sind die 4 viel zu geschmackssicher. Es gibt jetzt eine neue Platte von Tops, die hat den Namen Bury the Key. Und daraus war das hier der Song Call You Back. Und hier kommt noch ein zweiter, Wheels at Night. Vielleicht konnte man es hier kennen, es gibt bei Tops manchmal so eine gewisse Nähe zu Fleetwood Mac, jedenfalls zu Fleetwood Mac in der Rumors-Phase. Der Song hier von Tops, das war Wheels at Night, erschien auf der neuen Platte Bury the Key, die ich wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Und damit man den Sound nicht aus den Ohren verliert, rede ich jetzt gar nicht weiter, sondern spiele Fleetwood Mac hinterher, einfach zum Vergleich. Gypsy. To the gypsy that I was. FM. Psychedelic Furs waren das hier. Sehr charakteristisch natürlich diese rauchige und irgendwie auch sehnsuchtsvolle Stimme von Richard Butler. Die Psychedelic Furs, die haben ja so Punk und Psychedelic Rock miteinander verbunden zu einer Zeit, als das noch ungewöhnlich war. Die Mischung, die dann dabei herauskam, klang mehr als Pop, als das, was die meisten anderen Punkbands zu der Zeit so hervorgebracht haben. Und das hier war der große Hit von den Psychedelic Furs, der Song Love My Way. Wir sind jetzt hier tief drin in den 80ern und ich schlage vor, wir bleiben da noch ein bisschen. Es bleibt auch melancholisch, hier jetzt mit Musik aus Schottland. Da zu Hause ist bzw. war die Band The Blue Nile. Die hat wirklich wenige Platten rausgebracht, gerade mal 3 an der Zahl, obwohl die Band über viele, viele Jahre bestand. Qualität über Quantität, das könnte man sagen bei The Blue Nile, hier aus der Platte Heads, erschienen im Jahr 1989, der Song The Downtown Lights. Nobody The Downtown Lights, Song von The Blue Nile, hier in Regler rauf, Regler runter bei Byte FM. Mit Heather Woods Broderick geht es jetzt wieder in die relative Gegenwart. Also der Song hier, Wyoming, der ist auch schon 10 Jahre alt. Angelegt so zwischen Dream Pop und Shoegaze. So richtig trennen lässt sich das ja eh nicht. Aber warum auch? Es ist ja eine schöne Kombination hier. Heather Woods Broderick mit Wyoming. Wyoming, das ist der Name des Songs. Wyoming, das ist natürlich auch ein Bundesstaat in den USA. Und angeblich war es so, dass sie diesen Song geschrieben hat, Heather Woods Broderick, über eine Liebe, aus der nicht so richtig was geworden ist. Und das hat sie dann erzählt, hier in dem Song mit Metaphern, die dem ländlichen Wyoming entnommen sind. Sehnsucht, die weite Landschaft, die große Liebe, vielleicht auch die unerfüllte Liebe, das sind doch immer gute Themen für Songs. Und ebenfalls auch so zwischen Dream Pop und Shoegaze bewegt sich No Joy. Drei Leute, angeführt von Jasmine White Glues, drei Leute aus Kanada. Vor kurzem ist ein neues Album erschienen, Buckland heißt es. Wirklich gut ist es. Und die Stimme, hier, ganz verhallt, so wie sich das eben auch für diese Art von Musik gehört. Der Song hier, Save the Lobsters. Byte FM. Shoegaze und Dream Pop haben natürlich längst kein geografisches Zuhause mehr. Die Genres sind gewandert und dabei gewachsen. Tamarin zum Beispiel, was hier gerade lief, Tamarin ist eine Band aus Neuseeland. Der Song Crane Kiss ist schon ein bisschen älter, erschienen auf dem gleichnamigen Album im Jahr 2015. Noch ziemlich neu ist das Album Dog-Eared von Billy Martin. Der Song hier heißt Feeling. Hiding at the top of the stairs. faster than a rabbit is. Watch me as I disappear into the great unknown. And you look so good, and you are so clean. I am on my way, hey, hey. I'm barely breathing into the Billy Martin mit Feeling aus dem Album Dog-Eared. Und Dog-Eared, auf Deutsch ist das Eselsohr, das man zum Beispiel in einem Buch finden kann, je nachdem, wie man damit umgegangen ist. Der nächste Song, ich habe den gefunden auf einer Playliste, die ich dann wiederum gelesen habe, gefunden habe im Guardian. Der britische Guardian hatte zuletzt so ein paar Einsendungen seiner Leser veröffentlicht, aufgerufen hatte die Zeitung, Mixtapes einzusenden, die die Leser mal erhalten hatten und die ihnen viel bedeutet haben. Es war eine ganze Reihe von tollen Mixtapes dabei, weil die Briten haben eben tollen Geschmack. Aber ein Mixtape, das stach für mich hervor, auch weil die Musikauswahl besonders gut war, diesen ganz ersten Song der Sendung, Future Heads, mit ihrer Version von Hounds of Love, das hatte ich schon daher und fand es auch mal wieder toll, den Song Ceremony von New Order zu hören, den ich auch gefunden habe auf diesem einen Mixtape, zu dem ich gleich noch zwei, drei Sätze erzähle. We'll be right back. Niorda mit Ceremony. Diesen Song habe ich gefunden auf einem Mixtape, das ein gewisser Alex erhalten hat. Im Guardian schreibt er: Ich bekam dieses Mixtape Anfang 2004 zu Beginn einer Beziehung, die fast ein Jahrzehnt dauerte. Wenn ich es jetzt betrachte, wirkt es wie ein Porträt meines Ex-Freundes und seiner damaligen Leidenschaften. Vom Bild von James Dean, der auf dem handgemachten Cover die Augen verdreht, bis zur kratzigen und schroffen Musik auf dem Band selbst. Soweit erstmal der Text. Den Rest kann man ja selber nachlesen, ergoogeln. Es ist ganz schön, so diese Erinnerungen zu lesen von Menschen an Mixtapes, die sie behalten haben, die sie in ihrem Herzen weitertragen, um es mal ganz kitschig zu formulieren. Hier ist aber ein Song, der damit gar nichts zu tun hat. Feld mit Penelope Tree. I didn't want the world to know. Had sunlight fade the golden glow. Holiness is like a disease. Triggers up my sense of unease. I was lonely till I found the reason. The reason was me. Me. Oh, Penelope Tree. Why don't you just enter the night? Don't you just do what you like? Holiness and all that heartache, that's something I just can't take. You got your head on back to front. That's easy, so easy for me. Oh, that's easy for me. Jetzt für ein paar Minuten um die neue Platte von Racing Mount Pleasant, eine Band aus den USA. Der Song hier von Racing Mount Pleasant aus dem gleichnamigen Album, also aus dem Album Racing Mount Pleasant, heißt Call It Easy. It's not as easy as it just ignore how much you lie. Call It Easy von Racing Mount Pleasant hier in Regler rauf, Regler runter bei Byte FM. Racing Mount Pleasant, das ist eine Band aus Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan. 7 Mitglieder hat die Gruppe, also ziemlich viele, und trotzdem kriegen sie diesen sehr intimen Sound hin. Call It Easy hieß der Song hier eben, erschien auf dem neuen Album, das auch einfach nur Racing Mount Pleasant heißt. Und über die Band interessanterweise ist auch gar nicht so viel bekannt. Es gibt keinen besonderen Gründungsmythos, kein Narrativ, mit dem die Band die Platte verkaufen will. Racing Mount Pleasant, so scheint mir, die wollen einfach nur Musik machen und wollen einfach nur ihre Musik für sich sprechen lassen. Ja, und ich finde ja, das funktioniert richtig gut. Hier noch ein letzter Song, der heißt Seminary. Mein Name ist Christoph Reimann. Das war Regler rauf, Regler runter für heute. Ich wünsche viel Spaß mit dem Anschlussprogramm bei Byte FM. Macht's gut und tschüss. FM in eigener Sache. Hi, ihr denkt, ihr wisst, was die einzig wahre Musik ist? Dann habt ihr hier wohl noch nie reingehört. Country und Western, es gibt ja sowieso nur die zwei Arten von Musik und Blues und wenn man Glück hat, ein bisschen Soul. Das ist zumindest Knut Benzners Meinung, der bei uns Urban Landmusik moderiert. Eines von über 100 individuellen Formaten hier auf